NDR Kultur. Hörspiel. Eine Jugend in der Provinz. Schule, Rumhängen und samstagabends Bowling. Es gibt Jungs und es gibt Mädchen. Dazwischen Leerstelle. Im folgenden Hörspiel »Wir sind schön für hässliche Leute« nach dem gleichnamigen Theatertext von Denis Baudrillaud wird diese binäre Einordnung aufgehoben und eine Odyssee beginnt. Ich würde gern sagen... Ich würde so gern sagen... Dass ich kegeln war. Kegeln. Ich würde gern sagen, dass wir uns berührt haben. Dass man Mais braucht. Dass da ein Auto war, in das ich gestiegen bin. Dass die Liebe sich im toten Winkel nähert. Dass die Straße einen Bogen macht, genau da, wo meine Schwester den alten Collie überfahren hatte. Dass das Verlangen ein Tier ist, das uns antreibt. Unverzehrt. Ich würde gerne sagen, dass die Musik von selber losgeht. Und es wird Nana Mouskouri sein. Oder nein, nein, lieber noch... Auf Deutsch, aber auch ein bisschen Griechisch. Ich bin ein bisschen Griechisch. Tragisch. Griechisch wie die Amphoren, wenn sie schon einen Riss haben. Wenn sie keinen Henkel mehr haben. So Griechisch wie Nana Mouskouri, wenn es weiße Rosen schneit. Davor oder danach? Auf jeden Fall. Am Anfang gibt es das Geräusch einer Tür. Dann ist da der Fuchs. Der Fuchs ist so ein cooler Vater. Aber im Quadrat. Konzentrat. Mit einem Keller, einem Junggesellenkeller. Dabei ist er doch längst Vater. Von Geburt an hat er die Aura eines Waldläufers, eines Trappers. Spricht nicht, aber wenn er spricht, dann sagen alle, er ist ein Aufschneider. Der Fuchs kegelt. Also er bowlt. Das ist das mit den großen Kugeln, das habe ich lieber. Dabei bowlt der Fuchs gar nicht gern. Die Punkte aufschreiben und dabei ins Bier blubbern, das ist ihm zu melancholisch. Er mag viel lieber den Cha-Cha-Cha. Das ist der Rhythmus, bei dem er alles vergisst. Der Fuchs arbeitet in der Mensa, denn er hat Angst vor der Welt. Und die Schule gehört noch nicht ganz zur Welt. Der Fuchs ist der Vater all meiner Freundinnen. Und all meine Freundinnen sehen aus wie Anna-Sophie. Und all meine Freundinnen sind Anna-Marie. Anna-Sylvie. Und dann ist da Anna-Antonia. Die Tochter vom Fuchs. Alle sind durch, ey. Schön Pumpe. Auch wenn ihr Vater ein Fuchs ist, hat Anna-Lucia dunkles Haar. Ganz dunkles Haar. Die Lücke da zwischen den Zehen verleiht ihr einen Schalk, den sie sofort wieder verliert, wenn man ihre Holzfällerschultern erblickt. Man nennt sie auch Anna Mann. Anna Manfred. Hinter ihrem Rücken. Aber Anna Hanna hat Haare auf den Zehen. Lass nicht so! Mit Anna Lena legt man sich lieber nicht an. Man organisiert Jahresabschlussfeiern und lacht die aus, die sichtbare Muttermale haben. Anna Nina nicht. Und deswegen mich auch nicht. Anna Karenina und ich, wir haben uns beim Kegeln kennengelernt. Also beim Bowlen. Das mit den großen Kugeln. Das habe ich lieber. Dort, wo man hingeht, wenn man ausgeht. Dort, wo Anna, Anina und ich warten. Auf die Männer warten. Ey, was guckst du? Geiler Pumpe oder was? Der Fuchs arbeitet in der Mensa. und schwingt die Schöpfkelle meisterhaft. Anna-Petra isst eine doppelte Portion Spaghetti. Und ich? Ich darf Hackmais essen. Das ist Hackfleisch mit Mais und Kartoffelbrei überbacken. Und dann ist da noch die Mutter. Die Mutter ist das Gespenst in dieser Geschichte. Oder das Orakel. Aber ohne Weihrauch. Also einfach nur mit dem Dampf, der aufsteigt aus einer Tasse voll türkischem Kaffee. Und sie liest im Kaffeesatz, die griechische Mutter. Sie liest in den Rillen der Schallplatten. Sie hat sich geschworen, nichts Schlechtes weiterzugeben. Sie hat versucht, keinen Kaffee mehr zu trinken, worin sie auch gescheitert ist. Die Mutter denkt, dass alles ihr Fehler ist. Das ist sehr beliebt bei Müttern. Sie vererbt die Sünde. Eine alte Sünde, die niemand begangen hat. Hier ist die Mutter der Ursprung. Aber so richtig. Ich? Ich? Fuchs? Anne, alle? Was machst du? Mutter. Mir ist sehr kalt. Weil ich voll im Trend bin. Also angezogen. Meine ich. Also nicht so viel angezogen habe ich. Meine ich. Ich komme zurück vom Bowling-Turnier. Hey. Der Winter ist überall. Meine Mutter hört Muscuri zu Hause. Dann gehe ich eben alleine nach Hause. Ich rauche. Und mein Wert steigt. Ich bin sowas von reif. So reif, dass es wehtut. Ich warte schon so lang, dass ich dran bin. Hier gibt's keinen Respekt. Deswegen gehe ich weg. Ich kann Stunden warten in meinem Mantel aus Eitelkeit. Ich wäre so gern dieses Mädchen, das vom Weg abkommt. Ein Auto. Ich nehme es. Yes! Ich rauche stärker und weiter. Es gibt den Wagen, in den ich einsteige. Es gibt das Gefährt, in das ich einsteige. Und es gibt den Gefährten. Meine Wirkung. Sie ist groß. Hier gibt's keinen Respekt und deswegen gehe ich weg. Hier gibt's keinen Respekt. Hier gibt's keinen Respekt. Er hört nicht auf, damit mir zuzustimmen. Du wirst Erfolg haben. Als Frau. Und darüber hinaus. Ich kenne diese Dinge. Einfach so per Anhalter, das. Das ist echt keine gute... Ich meine, du bist jung. Und dann im Winter ist es kalt. Er macht das Radio an. Dann sind die Bäume vorbei. Ich hätte niemals so viel Kaffee trinken dürfen. Nana Muscuri läuft. Das ist keine Fuchsmusik. Was in mir schlägt, ist groß. Du bist schon viel weiter. Ne? Weiter? Ja. Als was? Als wir? Er tut so, als hätte er mich nicht gehört. Ich lebe richtig los. Ich kenne keine Worte mehr. Ich werde sterben nach diesem Glück. Ich werde mehrere Leben haben. Ich werde mich nachts nicht mehr wälzen. Ich werde ganz sein. Alle werden mich besuchen. Ich berühre das Auto, das Armaturenbrett, die Fenster, das Sitzpolster. Ich merke, wie verführerisch ich bin. Das ist ein Japaner. Antwortet er mir mit funkelnden Zähnen. Mein Vater fährt auch ein Japaner. Ich fahr dich nach Hause, ja. Ich fahr dich nach Hause. Ich tue so, als ob ich schlafe. Und denke nach, wie blöd ich bin. Du nimmst jeden Tag das Gleiche. Der Fuchs erinnert sich, dass ich jeden Tag dasselbe nehme. Hackfleisch mit extra Mais. Er nimmt nicht die Ausfahrt, die zu meinem Zuhause führt. Ich strecke mich. Winde mich wie ein Wirbel, ein Sternwirbel, wie ein schwarzes Loch. Ich ahme den Otter nach. Du bewegst dich gut. Ich bewege mich gern. Ja, ich auch. Ich nehme Stunden in Cha-Cha-Cha. Ja, manchmal vertrete ich den Lehrer. Es ist schwerer, als man denkt, aber Aber man muss nicht reden, man ist zusammen. Ja? Schelmisches Lächeln. Es macht ihn jünger. Ich könnte dir das beibringen. Das ist in der Mehrzweckhalle. Klar. Ich stelle mir vor, wie er tscha-tscha-tscha tanzt. Ein Fuchsschwanz, der mich umschwanzt. Ich halte meinen Kopf in diesem Winkel, wo man sagt, er sehe schön aus. Ich spiele mit dem Fensterheber. Ganz nonchalant. Mein Arsenal überrascht mich. Ich habe so viel Distanz zu mir. Der Wind weht meine modische Pudelmütze weg. Meine Haare werden lang. Es ist Sommer. Wir sind also durch zwei Jahreszeiten gefahren. Und ich nie auf Musik gekommen bin. Ich ziehe meine Schuhe aus. Und mein Körper ist geschmeidig. Meine milchigen Beine quietschen auf dem Kunstleder. Wenn der Fuchs schaltet, spannt er den Arm an. Ein wenig zu sehr. Er ist Flips. Erdnussflips. Und schmiert sich die Finger ab in der Leistengegend. Er hat keinen Bauch. Ich habe keine Brüste. Oder fast keine. Sie sind nicht angeschnallt. So ein Kitsch, die sind an der Muskuria. Auf einmal ist es still. Unser Atem ist feucht. Ich mag Japaner. Die machen am wenigsten Scherereien. Auf einmal greife ich nach den Flips. Jetzt. Flipskrümel. Jetzt habe ich Flipskrümel auf dem Kinn. Seine Ader am Hals schwillt an. Und dieser Bart stoppelt auf seiner Haut wie ein Liebhaberfuchs. Wie ein liebes, toller Fuchs. Die Farbe des Teufels. Denke ich. Der Fuchs ist der Vater von allen meinen Freundinnen. Wir rauchen nicht. Unsere Münder. Hier. Er reicht mir eine Packung Taschentücher. Mit seinen Superheldenhänden. Streift meine Haare und den ganzen Sommer in mir. In Zeitlupe gebe ich ihm das volle Taschentuch zurück. Helfe ihm, es in die fast leere Packung zurückzustopfen. Meine Finger verschmiert von Flips. 2 Sekunden lang unsere beiden Hände in der Taschentuchpackung. Sie fällt herunter, ein wenig zerknüllt. Wir halten die Luft an, die uns bleibt. Das Auto fährt an und wir trinken Staub. Wo fahren wir hin? Mit der Stimme sage ich. Wir kürzen ab. Durch das Maisfeld. Von da an sind die Bäume wirklich vorbei. Es wird keine mehr geben. Nie mehr. Danach? In der Kantine? Sage ich alles. An diesem Tag in der Kantine trägt Anna Magdalena ein Kleid. Zum allerersten Mal. Sie versteht nicht, wie das funktioniert mit der offiziellen Eröffnung der Beine bei einem Kleid. Deshalb sieht man ihre verwaschenen Höschen, wenn man sich bückt. Verwaschen von dem Grund der Frauen, weißt du. Aber weil jeder um seine Fresse Angst hat, hält jeder die Fresse. Aber ich... Und ich? Ich sage voller Stolz. Wir haben es getan. So wie man sagt, einer aus der 12. hatte seine Hand in meinem Slip neben dem Federballfeld. Oder... Ich habe dem retardierten Hausmeister meinen nackten Hintern gezeigt. Dein Vater und ich, es ist passiert in einer unmöglichen Stellung. Dein Vater und ich... Wir haben es gemacht. Dein Vater, den habe ich rumgekriegt. Dein Vater und ich. Da-da! Anna Clara kaut auf ihren gebrauchten Spaghetti herum. Ihre Lippen werden blass, die Spitze ihres Kinns springt hervor. Ich denke nicht im Traum daran, dass die anderen die Reifen vom Fuchs abstechen. Am selben Abend noch. Dass sie den Fuchs auf die Pommesbude malen mit Stierblut. Dass sie sich als Fuchs verkleiden werden an Halloween. Für immer werde ich eine Unberührbare sein. Ein schräges Mädchen auf der schiefen Bahn. Dein Vater und ich im Maisfeld. Anna. Anna, Anna. Der Fuchs beobachtet mich. Anna. Und die Schöpfkelle schwebt in der Luft. Da ist das Geräusch einer Familie, bei der man die Luft rauslässt. Anna. 15 Jahre lang hat er Hackfleisch mit Mais gereicht. Man feuert ihn am selben Tag. Dein Vater und ich, es ist passiert. unsere Glieder mit Flips verschmiert. Da war der Geruch von Männern, die Bären töten. Der Abdruck im Maisfeld war so groß. Wir waren schön. Wir waren schön. Für hässliche Leute. Dein Vater und ich, wir haben es vollzogen. Das ist gut, das ist fast schon eine Tradition. Und wie ein Blitz. Meine Freundin schlug die Spaghetti herunter und stich mir die Gabel in die Brust. Ich schreie ohne Vibrato. Von diesem Moment an? Von jugendlichem Wahn sind meine Brüste nicht mehr gewachsen. Nie mehr. Auch ich gehe in die Stadt. So, jetzt bin ich satt. Königstochter, nun bring mich in dein Kämmerlein. Mach dein seidenes Bettlein zurecht. Darin wollen wir zusammen schlafen. Stück für Stück werde ich Schauspieler. Ich spiele die Androgynen. Ich spiele die Griechen. Zum Sterben gehe ich in den Palast. Ich spiele in Filmen über Familien. Da ist ein langer roter Teppich, den die anderen ausgerollt haben. Ich kleide mich in die Meinung der anderen ein. Oft reiße ich mir den Kopf ab, damit der Rest spielen kann. Man kommt, um mir Beifall zu spenden, wenn ich in alle meine Einzelteile zerfalle. Ich kenne alle und spreche mit niemandem. Ich beginne, die gleichen Worte ganz unterschiedlich zu sagen. Langsam werde ich ein einziges Ding. Ich bin allein, wie ein Stadion. Ein Stadion steht immer allein. Da steht kein zweites neben ihm. Ich werde meine Biografie schreiben. Schnell habe ich nichts mehr zu sagen, also zu mir. Ich spreche von den anderen, wie sie mich auf die richtigen Felder gesetzt haben. Vor allem auf die, die ich verabscheue. Ich zerdrücke viele Mücken auf den Mauern, ja. Ich bin nicht liebenswürdig, nein. Ich pflege mein Monster. Schon nennt man mich die Kreatur. Und Ihre Vergangenheit? Wo sind Sie geboren? Wann wussten Sie, dass Sie Schauspielerin werden wollten? Ich habe eine Vergangenheit. Aber ich benutze sie nicht. Ich mache keine Unterschiede mehr zwischen dem, was von mir ist und dem, was durch mich durchgeht. Ich halluziniere, aber ohne Drogen. Also spreche ich von meinen Brüdern und Schwestern. Ich spreche davon, wie sie meinen Körper abtasteten. Das war halt so auf dem Land. Sonst weiß ich nichts mehr. Zumindest willentlich. Ich rede nicht. Nicht von... vom Mais. Vom Maisfeld. Ich schütte Single Malt auf die Frühstücksflocken. Ich ziehe ein, zwei Linien nach dem Apero. Welche Erholung. Ich verfolge meine Romanze. Ich denke mir aus, dass es die Familie sei, wegen der ich auf der Bühne stünde. Ich mache viel Geld mit meiner Familie. Also mit dem Gerede von der Familie. Jetzt verachtet man mich wirklich. So richtig. Kurz gesagt, ich habe alle Länder der Bühne durchschritten. Ja. Aber menschlich? Bin ich noch genauso klein. Damit ich mich noch mehr hassen kann, bietet man mir die Rolle des Lebens an. Die Rollen des Lebens, die gehen oft schief. Gretchen? Habe ich noch nie gespielt, ne. Wie, du? Du kannst nicht mehr küssen. Mein Freund, so kurz von mir entfernt und hast das Küssen verlernt? Warum wird mir deine Reise so bang? Wenn sonst von deinen Worten, deinen Blicken ein ganzer Himmel mich überdrang und du mich küsstest, als wolltest du mich ersticken. Küsse mich! Sonst küsse ich dich. Oh weh. Deine Lippen sind kalt, sind stumm. Wo ist dein Leben geblieben? Wer brachte mich drum? Etwas unterbricht mich. Das ist der Augenblick im Stück, wo ich das Publikum erkenne. Mitten im Feld der Zuschauer sehe ich einen prachtvollen goldenen Strauß. Vielleicht ist mir nur schwindelig. Nein, ein Strauß liegt da. Da mittendrin, ein Strauß aus Maiskolben. Keine blassen Kolben, keine getrockneten Kolben, so wie sie im Spätsommer auf dem Frühstückstisch der Pension liegen. Eher der Kolben mit den saftigen Körnern, die platzen, wenn die Zähne sie berühren. Der Kolben, der erbebt, wenn er den Autolack berührt. Der Kolben, der über der Autotür hängt. Der Autotür, die für immer offen steht. Du bist, und sag es noch einmal. Er ist. Wohin ist alle Qual? Wohin die Angst des Kerkers der Kette? Du bist. Kommst mich zu retten? Ich bin gerettet? Schon ist die Straße wieder da, auf der ich dich zum ersten Male sah. Und der heitere Garten, wo ich. Mein Blut erstarrt. Das Herz detoniert. Ich scheiße mir auf die Beine. Auf der Bühne. Es gibt kein. Oh, die Bühne stinkt jetzt. Ich verschlucke meine Zunge. Mein Kleid entblößt meine Scheiße, die am rauen Stoff haftet. Ich gehe über die Bühne wie Sean Penn in Dead Man Walking. Nur, dass mir Susan Sarandon nicht die Hand hält. Von nun an bin ich keine Frau mehr. Ich spanne meinen Muskel an, um mich nicht selbst zu verdauen. Auf einmal höre ich einen feinen Regen. Hände tanzen zwischen den Maiskolben. Ein Mann steht auf und klatscht. Als erstes erkenne ich seine Hände. Der Fuchs. Mein Fuchs. Zwei Silben auf meine Wunde. Bravo. Er hat mir einen Strauß gebracht. Er ist mir einer. Minutenlang applaudiert er allein. Ich flüstere mir zu. Hier gibt es keinen Respekt. Deshalb bin ich weg. Man hält den Fuchs für einen Penner in schicken Kleidern. Man schmeißt den Strauß in den Müll und den Fuchs gleich mit. Und in diesem Augenblick verschwinden meine Brüste. Für immer. Also haue ich ab. Ich suche den Fuchs auf allen Oberflächen und werde dick vor lauter Hoffnung. Ich liege auf den Unorten der Vorstädte. Ich rede mir ein, dass ich schon lange frei sein wollte. Die Kinder verstehen meinen Körper nicht. Sie rufen die Pausenaufsicht, wenn sie mich sehen. Man dringt in mich ein, wenn ich vor Hunger schlafe. Um nicht zu leiden, sage ich mir, dass ich satt bin. Dieses alte Verlangen, dass mich jemand findet und fickt. Ein Rest von Lolita. Ich komme nicht. Etwas kommt in mir. In meinem Mund schwimmt eine teigige Bitterkeit. Ich schlucke überall. Das Geld kommt zu mir. Mit dem Kleingeld rufe ich in allen Mensen des Landes an. Der Fuchs hat keinen Namen mehr. Seine Spur ist verloren gegangen. Also singe ich. Hungrig. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, geht's Ihnen gut? Ganz schön. Nana, bist du das? Nana! Nana! Sag mir, wo der Fuchs ist. Ich bin ein Mädchen von Fidesz. Wo ist der Fuchs? Antworte mir, ich verzehre mich. Und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Was willst du mir sagen? Ich lieb das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See und Salz und Teer. Du bist hergekommen nur wegen mir, Nana. Mich lockt der Zauber von Piräus. Ich bin nichts ohne den Fuchs. Die Biegung der Straße hat mich aus der Bahn geworfen. Dort gab es keinen Respekt, deswegen bin ich weg. Mir ist sehr kalt. Und ich bin nicht mehr im Trend. Wo ist der Fuchs? Reiß dich zusammen, Nana. Du denkst nur an dich. Du denkst nur an dich, Nana. Hier gibt es keinen Wagen, niemand, der mich mitnimmt. Ich bewege mich nicht mehr gut, also bewegen wie die Otter. Ich kann mein Leben nicht in die Hand nehmen. Ich würde mich noch nicht einmal mit einem Stock berühren. Nana, du versteckst dich hinter deiner Brille. Dabei siehst du hindurch, du hast keine Ahnung, was du da singst. Du sagst dumme Rätsel auf. Weißt du, du verlässt die, die dich geliebt haben. Von nun an hasse ich dich so, wie ich dich geliebt habe. Nana, du bist wirklich, wirklich, also wirklich eine dumme Fotze. Nana! Nana! Bustate la naica ella che via che tria che d'essere a pedia. Un santa megalo su nolla naginum le vendes y affari tu pirea. Ein Schiff wird kommen und das bringt dir die einen, die mich so lieb wie keinen und der mich glücklich macht. Ich flüchte zu den Hütten. Niemand bringt mir bei, mich wie die Männer zu bewegen. Ich schaue es mir von den Strommasten ab, die wie Männer dastehen. Breite Schultern, harte Kanten und unglaublich steif. Ich will es wissen. Ich schaue Filme über Cowboys und stelle den Spalt zwischen den Beinen nach. Ich verstehe gleich, dass man steifer sein muss. Ich schraube meine Handgelenke fest. Ich mache meine Winkel glatt. Meine Schultern werden so breit, dass man nicht mehr sieht, wo die Arme losgehen. Mein Schwanz ist so groß, dass er ab und zu aus der Hose muss. Ich werde jemand, der keine Gedichte mehr versteht. Vor allem zieht meine Stimme in eine lange Höhle. Die Krummeligen fallen weniger auf. Ablehnen. Ich werde ihm ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann. Mein Material gefällt mir immer mehr. Ablehnen. Ich werde ihm ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann. Und trotz allem bleibe ich zierlich. Ich gehe den starken Winden aus dem Weg, wo man meine Finte wittern könnte. Mein Schwanz funkelt, als er die Rinde berührt. Meine Haut ist rot und die Bäume sind dreckig von mir. Abend mit dir. Ein Mädchen auf der schiefen Bahn. Nun ist es wirklich soweit, ich bin verloren. Eines Nachts träume ich vom Mais. Von den Maislabyrinthen, wo man sich vergewaltigt. Den Fuchs anziehen mit Mais. Ja. Ich sähe ein üppiges Feld. Dort mache ich mein Geschäft, weil ich mich natürlich denke. Ich warte und verstumme. verstumme, um die Körner nicht zu verschrecken. Der Wind reitet und durchschreitet die Kolben schon bald. Ich rufe den Fuchs. Ich rufe den Fuchs. Komm, Fuchs. Komm, Fuchs. Komm, Fuchs. Komm, Fuchs. Jemand antwortet auf meinen Ruf. Doch es ist nicht der Fuchs. Wo sind deine Brüste? Das sind doch nur Leichen. Hier, eine Narbe. Vom Brusthaar überdeckt, wo kein Brusthaar wächst. Eine Narbe. Von einer Gabel. Hier bist du also. Anna Fuchsia. Die Tochter vom Fuchs. Es gibt Männer und es gibt Frauen. Die Wahrheit nervt was. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Verkleidung. Ich glaub dir fast. Hey, da draußen. All diese Maisreihen, wo man keine Liebe macht. Wo ist er? Du hast nichts von der Jagd. Nichts vom Krieg. Nichts vom Mann, so wie man den Mann begehrt. Du bleibst ein schräges Mädchen auf schiefen Bahnen. Magisch ist da nichts. Was ich bin, das gibt es. Ich will, dass du in mich dringst, wie in die Bäume bis zu meinem Fruchtmark. Du wirst mir ein Kind machen. Jetzt muss man ein Kind machen. Die Idee vom Oger weitergeben. Von Riesen, die ihre Kinder fressen. Ahme den Mann nach. Die Lüge ist einfach eine langsame Wahrheit, das ist alles. Wenn unsere Väter immer verschwinden spielen, muss man neue machen. Rächst du? Rächen sich die Frauen? Und wenn du Fragen aus alter Zeit stellst, dann töte ich dich. Ich töte dich mit dem Auto. Ich bin mit dem Auto hier. Ich bin deine beste Freundin. Und beste Freundinnen haben keine Geheimnisse. Du wirst ein Mann sein, weil ich eine Mutter sein werde. Ich werde verstummen, denn Mütter sprechen nicht. Die Männer schlagen sie und sie verstummen. Du bist steinzeitlich. Ja. Dein steinzeitliches Lächeln gibt mir Sicherheit. Mein Sperma funktioniert. Wow, ich bin der Versorger. Ich bin der Versorger! Let's go! Ja! Ich bin meiner immer sicherer in den nächsten Monaten. Anna und ich. Wir wohnen in der Vorstellung eines glücklichen Paares. Wir kitzeln uns. Ich schlage sie. Sie lacht. Wow. Eines Abends schlage ich ihr in den Bauch mit einer solchen Wahrhaftigkeit, dass ein Rinnsal entspringt zwischen ihren urtümlichen Beinen. Du willst mich umbringen. Du willst mein Ende. Welch eine Verschwendung. Was wird aus dir? Ich hab dich gebaut und nun bist du größer als ich. Ich hab dir gesagt, hau zu, um Dörfer zu bauen. Ich hab dir gesagt, hau zu für ein Füllhorn voll Mais. Mais? Und du haust zu, um zu gehen? Mais. Nein, du willst den Fuchs nicht. Der Fuchs. Du? Wie konnte ich die Erinnerung nur so lange beerdigen? Du willst den Fuchs nicht. Schau auf das Gemetzel. Du willst ein Kind. Ich bin immer weniger Frau. Kinder verliere ich einfach. Aber ich fähle mich auf deinen Pfahl. Wir werden andere Kinder machen. Ich bin so kurzatmig mit dir. Anna besteigt mich noch einmal. Ich warte auf die Nacht, um zu handeln. Ich werde sie bewusstlos machen, zwischen zwei Liebesspielen. Renne zum Auto, zum roten Auto. Anna lauscht meinen Füßen nach, meinen Schritten. Ihr Schwitzen beginnt. Sie rennt nicht, sie schwappt. Sie schwingt die Rinde der Bäume wie Grasbirnen durch. Jäte die Luft, flingen. Überall gegen mich die Bäume. Die Bäume stürzen sich auf, peitschen mich aus. Ich bleibe nicht, bis mir ein Bart wächst. Muskeln rennen zum roten Wagen. Unser Haus ist ein Tempel, der einstürzt. Das Mädchen mit der traurigen Blick. Anna holt die Gabel heraus und bringt den Abszess eines Lebens zum Abschwimmen. Und wieder renne ich. Ich bete wortlos, ohne die Hände zu falten. Der Wald wird von Lichtern bevölkert, denen ich folge. Anna hinterlässt nichts als Baumstümpfe. Sie fängt mich fast wieder ein, doch ich bin schon im roten Wagen. Anna reibt ihr Geweih am Wagen. Eine Krone aus Gabeln müht sich ab. Ich höre den zerhackten Klang von Anna durch das Fenster. Was ist aus dir geworden? Der rote Wagen. Ich lasse ihn an und lasse los und... Ich fahre sie um. Anna. Schlage ich. Wie ein Elch in einem Nationalpark. Ich ramme sie. Mit allem Rot von meinem Wagen. Ich habe eine Vorstellung von mir getötet. Mama. Wird meine tote Haut wieder aufrichten. Mama. Kennt die Zeiten des Friedens. Und was danach kam. Sie wird meinen roten Wagen mögen. Rotes Flattern. Ich sehe die Stadt. Den natürlichen Lebensraum. Ich ruhe mich nicht aus. Ich fahre zu Mama, lasse die Hütten hinter mir. Ich kratze an Mamas Tür. Nein, ja. Ich kann Ihnen keinen Kaffee anbieten. Ich habe alles ausgetrunken. Ich kenne Sie nicht. Aber es freut mich schon jetzt, dass Sie mich besuchen. Kritisieren Sie mich an meinen Bewegungen herum. Mein Blutdruck ist lächerlich. Ja, deshalb bewege ich mich schnell und hektisch. Ich höre die Platten im Stehen. Also das Kratzen der Nadel auf der Platte. Ich warte auf mein Kind im Stehen. Ich schäme mich. Auf den Wänden erkenne ich Gretchen. Fotos, Artikel, Nahaufnahmen von mir. Das ist ein Junge, kein Mädchen. Mama bewegt aufgeregt die zitternden Hände, zählt auf, was sie all die Jahre bewegt hat. Ich habe Nana gehört. Ich bin nicht traurig. Nicht nach Nana. Meine Gefühle sind nicht mehr stark. Ich habe keine schlechten Gefühle. Ich habe nur... Was schauen Sie da an? Ah, Das ist Nana Muscuri. Eine Sängerin aus Griechenland. Hier hat sie keine Brille auf. Das ist selten. Ein seltenes Bild. Sie ist immer das Gegenteil von gefasst. Bei Nana scheint immer die Sonne. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Kennen Sie Nana? Ist Ihnen mein Kind begegnet? Ich bejahe es, ohne es zu wollen. Ja. Meine Reflexe sind erbärmlich. Sie fordert mich mit ihrem Blick auf. Ich starre auf das Grau des Sofas, versuche mich zu entziehen. Ich sage, dass es ihrem Kind gut geht, ja, sehr gut sogar, doch. Ich sage, dass sie immer noch ein Mädchen auf der schiefen Bahn ist. Ich beiße mir auf die Zunge. Von wem reden Sie? Wer ist dieses Mädchen auf der schiefen Bahn? Ich verstehe nicht. Ich habe einen Jungen. Manche Jungs wollen solche Mädchen sein auf der schiefen Bahn. Reden Sie von meinem Sohn? Ich schaue Nana ohne Brille an. Schaue so lange, bis ich keinen Grund mehr habe. Schauen Sie bitte mich an. Die Einsamkeit, sie trifft einen nicht. Meine Einsamkeit habe ich allein gemacht. Männer sind Gebrauchtwagenverkäufer oder Gynäkologen. Frauen verführen und verneinen sie selbst dabei. Mein Reich hört hier auf. Ich habe Kinder gemacht, wissen Sie? Stolz sein auf jemanden. Am Geburtstag eine Pfingstrose bekommen. Ich will eigentlich nur Beifall klatschen. Ich verstehe. Aber ich bin doch das Mädchen auf der schiefen Bahn. Ich hätte mich schick machen sollen. Ihr Besuch ist wichtig. Sie tanzt um mich herum. Die Zeitgenossen würden sagen, ein Parkinson. Sie tanzt so lange, dass es mich mitzieht. Wir tanzen mit einem Lächeln im Gesicht. Sagen Sie meinem Sohn, dass er schön ist. Sagen Sie ihm, dass er grazil ist und sich gut ausdrückt. Sagen Sie ihm, dass er höflich ist und seine Mutter gut führt. Sagen Sie ihm, dass er mein Mann ist. Sagen Sie ihm, dass ich seinen Elan nie bremsen konnte. Und sagen Sie ihm, dass die Mütter sich nur auf eine Art verabschieden können. Sagen Sie ihm, dass er den Größenwahn der Männer zerstören soll. Nur so kann man einer werden. Sagen Sie ihm, dass es kein Zuhause gibt, aber Vororte von Zuhause, dass man sich in der Umgebung niederlassen soll. Sagen Sie ihm, dass man nichts findet, die Liebe findet ein. Sagen Sie ihm, dass es einen Aufruhr geben wird, in ihm, mit ihm, und dass ich nichts gemacht habe, um ihn darauf vorzubereiten. Ich küsse sie wie eine schöne Frau. Ich bin müde. Höre deine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter ab. Sie sind sehr alt. Ich gehe ins Bett. Geh weg. Ich höre endlich den AB ab. Ich... Die Farbe von einem Trauerschleier. Der Fuchs ist wohl gar kein Fuchs mehr, sondern grau. Der Fuchs ist in einem Heim in der Stadt. Liebe ersticht uns. Hallo. Auch über große Entfernungen hinweg. Ich bin die einzige Bekanntschaft vom Fuchs. Ich habe ihn seit 30 Jahren nicht gesehen. Man muss nicht alt sein, um zu altern. Es ist wie mit Gott. Ich glaube schon fast nicht mehr an den Fuchs. Von der Zivilisation ist ihm nichts geblieben. Mit den Haaren ist's vorbei. Der Bart ist schlecht gemäht. Die Arme verarmt. Der Fuchs hatte nie Muskeln wie Kegel. Er liegt in einem alten Bad aus rostiger Emaille. Wie eine Figur in einer Kapelle. Schaut mich an wie ein fremdes Objekt. Doch dann? Der Fuchs lächelt. Die Reste von Geschnetzeltem sind auf seiner Wange eingetrocknet. Er scheint mich zu erkennen. Und sagt nichts. Die Heizung klimpert einen traurigen Takt. Draußen wird gegen irgendwas demonstriert. Das Geräusch wird immer lauter. Das Zimmer ist mittelgroß, ohne Raumteiler. Einige Fotos vom Fuchs in der Mehrzweckhalle. Cha-Cha-Cha-Champion und vom Exil. Viel Stille. Meine Mutter habe ich umgebracht. Die Kinder habe ich ertränkt. War es nicht dir oder mir geschenkt? Dir auch, du bist. Ich glaube es kaum. Deine Hand ist kein Traum. So spreche ich. Ich schätze die Wirkung ab und hoffe, sie ist riesig. Ich gehe in das Wasser. Bin nichts als ein mageres Kind. Ich gehe hinein, so wie man in ein Auto steigt. Setze mich auf den kleinen Platz neben dem Fuchs, der mich anschaut, so wie man nachts aus dem Fenster schaut. Die schwarze Finsternis, ohne Luft. Ohne Luft. Ich küsse den Fuchs ganz schnell auf die Lippen. Ohne Luft. Ohne Scham, ohne Hintersinn. Ohne Luft. Eine Parodie aus Höflichkeit. Ohne Luft. Als ob die Lippen sich erinnerten an die Lippen, die sie küssten. Ohne Luft. Ich sage, dass jetzt Schluss ist mit Dichten. Ich will, dass du verstehst. Alles ist geschlechtlich. Mein ganzes Sein ist geschlechtlich. Ich bin ohne Schutz. Mein Alter ist frühreif und bemitleidet sich. Welt gealtert, wo alles uns altern lässt. Wir sind schön für hässliche Leute, oder? Schau mich an und sag mir, was du siehst. Ich werde das sein, was du sagst. Mein Mut baut auf dir auf. Was bin ich? Was ist mein Körper? Wie fühlt sich meine Haut an? Komm, was bin ich? Das schuldest du mir. Alles in allem bin ich das Opfer. Hast du nicht meinen Körper ausgenutzt auf halbem Weg? Hm? Was bin ich? Sag's mir. Wirst du wohl antworten, alter Sack? Als Kind mochte ich Füchse gar nicht. Der Fuchs und ich... Wir atmen nur so wenig wie nötig, damit unser Atem nicht aneinander stößt. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Der Fuchs setzt sein altes Lächeln auf. Und schon mag er wieder Japaner. Er scheint im Glitzern zu sein in der Erinnerung an mich. Er spricht, aber er spricht nicht. Du bist wunderschön. Ah ja? Ja. Gefalle ich dir wirklich? Das ist größer als gefallen. Was kommt nach der Liebe? Ich habe sowas von keine Ahnung. Ich habe dich mein ganzes Leben lang gesucht. Das milchige Wasser wird unerklärlich klar. Ich beobachte mich, so wie eine gelungene Fotografie von mir. Ha. Mit Schwung steige ich aus dem Bad, wie aus einem Brunnen. Ich gehe. Ich lasse den Fuchs zurück. Er planscht in einer ewigen Gleichgültigkeit. Sein Schwanz ruht im milchigen Wasser. Er wartet auf mich in einem anderen Leben. Raus aus dem Zimmer, dem Gang, dem Empfang, dem Heim, von der Bühne. Und meine Geschichte füllt mich ganz aus. Und meine Geschichte füllt mich ganz aus. Ich gehe durch die Menge mit meiner frechen Freiheit. Es gibt kein Ziel mehr, nur ein schriller Jubel. Die Liebe macht uns alle ähnlich. Ich gehe die Autobahn entlang, die Autos hupen für oder gegen mich. Japaner, Amerikaner, rote Autos, die verwaschen, Autos, die sich starten, neue Farben, Autos, das Geräusch einer Tür, die sich schließt. Ich klettere ganz natürlich auf das Autodach vor. Ja! Ich warte. Schon so lang, dass ich dran bin. Sie hörten das Hörspiel »Wir sind schön für hässliche Leute« nach dem gleichnamigen Theatertext von Denis Baudreau. Übersetzung Wolfram Höll. Hörspielbearbeitung Wolfram Höll, Susanne Jansson. Regie Susanne Jansson. Mit Hanna Plass, Julian Greis, Lina Hoppe, Dina Hinz, Martin Butzke. Komposition Ulrich Bassange. Ton Tom Willen. Produktion SRF 2018.